Genau wie sich Hartz IV vererbt und das daraus entstehende Gefühl, nichts verdient zu haben, vererbt sich die Resignation der Arbeitereltern, das Gefühl, mehr verdient zu haben. Für meinen Freund war ich in diesem Moment eine Projektionsfläche für etwas, was er selbst nicht hatte, nämlich Inspiration und Antrieb. Ich habe darauf nicht geantwortet, weil ich nicht wusste, was. Es gibt keine klaren Grenzen, die sich zwischen den Kindern von Menschen in Niedriglohnjobs und denen von Arbeitslosen ziehen lassen. Überhaupt fällt es schwer, über die Realität einer Gruppe etwas zu behaupten, die ich nicht kenne. Aber auf einer theoretischen Ebene bin ich mir sicher, dass Arbeitsplätze, selbst schreckliche Arbeitsplätze, Menschen sozial einbetten, und das ist etwas, das meinen Eltern fehlte. Andererseits gibt es für Arbeiterkinder Hürden, die ich nicht kannte. Meine Eltern haben nie darauf gepocht, dass ich etwas Vernünftiges mache. Sie haben mir alle Freiheiten gelassen. Ich wurde von meinem 18. Lebensjahr an von Stiftungen mit Vollstipendien unterstützt. Und natürlich ist es gerade bei politisch linken Stiftungen leichter, ein Stipendium zu bekommen, wenn die Eltern arbeitslos sind. Manche meiner Freunde, denen ich so eine Unterstützung ebenso gewünscht hätte, fielen stattdessen in das sogenannte Mittelschichtsloch. Ihre Eltern hatten zwar genug Geld, aber nicht so viel, dass es sie nicht geschmerzt hätte, ihrem Kind in einer teuren Studienstadt die Miete zu zahlen. Ich weiß nicht, wie schwierig es ist, das Kind von jemandem zu sein, der wenig oder okay oder gut oder übermäßig verdient. Ich weiß überhaupt nicht, wie es ist, das Kind von jemandem zu sein, der Geld verdient.